meine Damen und Herren, verehrte Festversammlung, darf ich zunächst Ihnen, Herr Staatspräsident, und Ihnen, Herr Oberbürgermeister, für die freundlichen Begrüßungsworte danken, die Sie mir persönlich und den mit mir erschienenen Vertreter der Reichsregierung soeben windeten. Ich verbinde hiermit meinen Dank an die Bewohner der Stadt Mainz und des Hessenlandes, die mich gestern und heute ebenfalls in so freundlicher und herzlicher Weise bewillkommt haben. Ich sehe in diesem Willkommengruß der Mainzer Bevölkerung, die so schwer unter der Last der Besatzung, der Not, der Einquartierung und den vielfachen Beschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit gelitten hat, die Kundgebung der Freude über ihre Wiedervereinigung mit uns und ein begeistertes, treues Bekenntnis zum deutschen Vaterlande, die mir ins Herzen spricht. Unser aller Denken und Fühlen ist heute beherrscht von Dankbarkeit. Das, was nach langen Jahren des Leidens heute erreicht worden ist, verdanken wir in erster Linie der Bevölkerung des Rheinlandes. In Fesseln der Unfreiheit lange Jahre hindurch abgeschnürt vom deutschen Wirtschaftsgebiet und ganz auf sich selbst gestellt, fremder Gewalt die starken Versuchungen preisgegeben, haben Männer und Frauen dieses Landes, haben insbesondere die Bürger dieser altehrwürdigen Stadt in ihrem Deutschtum ausgeharrt in vorbildlicher Treue. Nur innere Stärke und unbeugsamer Wille konnten sich gegen die überlegenen Machtmittel der Gegner durchsetzen und nur innige Geschlossenheit alle Schichten der Bevölkerung konnte die Versuche durch Lostrennung vom Vaterlande, Erleichterung und eigenen Schicksal zu erlangen, abwehren. Durch sich selbst ist so das Volk am Rhein seines Schicksals Herr geworden. Ihnen allen im Namen des Vaterlandes hier für Dank und Anerkennung auszusprechen, ist mir am heißen Tage Herzenspflicht. In tiefer Trauer senken wir aber zugleich gemeinsam das Haupt in der schmerzvollen Erinnerung an die Opfer, die der Abwehrkampf und die Selbstbehauptung gefordert haben. Im brüderlichen Mitempfinden gedenken wir der Unsumme von körperlichem und seelischem Leid, welche die Besatzungszeit dem Lande hier auferlegt hat, aber auch des hohen Maßes von Heroismus, der hier in der Stille gezeigt worden ist. In der Geschichte der Nachkriegszeit, die leider manche Beweise von Materialismus, Eigenlucht und Zwietracht aufweist, wird diese selbstlose Treue des ganzen Volksteils ein besonders Ruhmesblatt Deutschlands sein. Mit Ihnen allen bedauere ich, auch ich, dass der Mann, mit dessen Namen sich das Bemühen unter Opfern und durch Verständigung die Befreiung rheinischen Gebiets zu erlangen, unwendbar verknüpft, dass Gustav Stresemann heute nicht mehr unter den Leben weilt, die ihm hier den Zoll ihres Dankes entgegengebracht hätten. Wir gedenken in dieser Stunde seiner als eines Mannes, der in vaterländischer Pflichterfüllung seiner selbstgestellten Aufgabe der Befreiung des Rheinlandes treu bis zum letzten Atemzug gedient hat und als Opfer dieses Dienstes von uns gegangen ist. Wenn wir unseren Blick von dem Heute dem Morgen zuwenden, so geht unsere Hoffnung dahin, dass der Takt der Befreiung von fremder Besatzung ein Fortschritt auf dem Wege zum wahren Frieden und zur vollen Freiheit sein wird. Nach der Beseitigung mit den hemmnischen Treibungen, die mit fremder Besatzung unabwendbar verbunden sind, wird, so hoffen wir, der Gedanke der Selbstbestimmung und der Gleichberechtigung an Geltung gewinnen und damit der Geist der Verständigung und des gerechten Ausgleichs die Beziehungen zwischen benachbarten Völkern stärker beherrschen als bisher. Heute fehlt uns noch manches in dieser vollen Gleichberechtigung. Noch immer unterliegt das nun geräumte Gebiet Vorschriften, die seine Selbstbestimmung und Deutschlands Hoheitsrechte einschränken. Noch immer steht das deutsche Land an der Saar, losgelöst vom Mutterlande, unter einer ihm wesensfremden Verwaltung. Wir wollen hoffen, dass unsere deutschen Brüder und Schwestern an der Saar, denen wir auch in dieser Stunde die Versicherung unseres Dankes für ihre treue Haltung und das Gelöbnis herzlichsten Gedenkens ablegen, bald wieder mit uns vereinigt sein werden und dass das Land am Rhein und an der Saar bald wieder in vollem Maße frei und gleichberechtigt zu uns gehört. Wenn das erreicht wird, ist dem Frieden Europas und der Versöhnung der Nachbarvölker der beste Dienst.